vergessen, wie weh der Abschied tut. Sag mir, wir sehen uns wieder. Halt mich ganz fest, sonst verliere ich den Mut. Komm, tanz mit mir. Alles angefangen und nun hört alles damit auf. Aber ich will nicht weinen, denn wenn das Schicksal es ehrlich mit uns meint, weiß ich, bald kommt die Stunde, wo dieses Lied uns für immer vereint. Komm, tanz mit mir. Tanz noch ein.